Über die Inhalte der einzelnen Sendungen sind wir relativ gut informiert. Ein Großteil der Manuskripte, teilweise mit Autoren- und Sprechernamen, hat sich im Militärarchiv in Prag erhalten und wurde 2006 von dem britischen Historiker Mark Cornwall für seinen Aufsatz über die deutschen Kommunisten in der Tschechoslowakei und ihre drahtlose Propaganda im Sudetenland ausgewertet. Eine andere, weitgehend unbekannte Quelle zum sudetendeutschen Freiheitssender sind die sogenannten Meldungen wichtiger staatspolizeilicher Ereignisse, die das Reichssicherheitshauptamt der SS als streng vertraulichen Informationsdienst herausgab. Sie sind im Münchner Institut für Zeitgeschichte gesammelt. Nach der Analyse von Mark Cornwall war die generelle politische Ausrichtung zunächst, dass die Tschechoslowakei nach dem Krieg in ihrer alten Form wiederhergestellt und das Sudetenland Teil eines multinationalen Staates werden würde. Der Nationalsozialismus sei den Sudetendeutschen aufgepfropft worden. Nach einer möglicherweise anfänglichen Euphorie bei einem Teil der Bevölkerung sei nun Ernüchterung eingekehrt. Das Sudetengebiet werde ausgeplündert, um das Naziregime an der Macht zu halten und den unsinnigen Krieg weiterzutreiben. In der Rückschau räumte Leopold Grünwald selbstkritisch ein, dass der sudetendeutsche Freiheitssender zunächst nicht den richtigen Ton getroffen hatte, um die potenziellen Hörer tatsächlich zu erreichen. Er machte das an der ersten Generalansage fest, die lautete: Achtung, Achtung, hier ist der sudetendeutsche Freiheitssender. Wir sagen jeden Abend die Wahrheit über den verbrecherischen Krieg und die faschistische Fremdherrschaft in unserer Heimat. Hören Sie nun Meldungen, die Goebbels Ihnen unterschlägt. Für Grünwald war das im Nachhinein, wie er in seiner Autobiografie schreibt, eine Wortwahl, die den Kreis unserer Hörer eingeschränkt hat. Dieser Ton konnte unmöglich auf Menschen einwirken, deren Fühlen und Denken noch vom nationalen Rausch der Jahre 1938 bis 1940 bestimmt war. Wir hätten schon an den Aussagen der Kriegsgefangenen erkennen können, welchen Fehler wir begehen. Bis 1942 waren fast alle noch vom Endsieg überzeugt. Auch die Sudetendeutschen. Erst nach der Niederlage bei Stalingrad stellte sich Ernüchterung ein. Und die Appelle des Senders, sich angesichts der Aussichtslosigkeit des Krieges vom NS-Regime abzuwenden, fielen auf einen fruchtbareren Boden, ohne allerdings eine Massenbewegung auszulösen. Unter den aus dem Sudetengebiet stammenden Kommunisten in Moskau bestand seit dieser Zeit keine einheitliche Meinung mehr darüber, was mit den Deutschen im Sudetengebiet nach dem Ende des Kriegs geschehen sollte. Im Programm wurde diese Frage bewusst ausgeklammert und es bei Andeutungen belassen. Unter den Emigranten setzten sich schließlich die Befürworter der Aussiedlung durch. Leopold Grünwald. Im Sinne dieser Linie, die den Hörern keinen Ausweg aufzeigen wollte, wurde verkündet, die Vorbedingungen für das Verbleiben der Sudetendeutschen in ihrer Heimat sei die Erhebung des ganzen Volkes gegen Hitler. Das war eine Forderung, die kein einziges europäisches Volk, so stark auch sein Widerstand gegen Hitler war, erfüllen konnte. Wie aus den Abhörberichten der SS hervorgeht, forderte der sudetendeutsche Freiheitssender immer wieder dazu auf, aktiven Widerstand zu leisten. Um den Hörern im Sudetengebiet die ganze Grausamkeit der Nationalsozialisten vor Augen zu führen, wurde sowohl über die Ermordung von 70.000 Juden in Kiew als auch über Deportationen aus Theresienstadt berichtet. Allerdings wurde dabei auch das Massaker an polnischen Offizieren in Katyn nicht sowjetischen Geheimdienstangehörigen, sondern den deutschen Soldaten angelastet. Breiten Raum in den SS-Berichten nehmen die Aufrufe des sudetendeutschen Freiheitssenders zu Sabotageakten ein. Eisenbahner sollten Gleise und Maschinen unbrauchbar machen und Mütter ihre Söhne zur Fahnenflucht überreden. Wörtlich wurde der im sudetendeutschen Freiheitssender verlesene Brief einer angeblichen Rüstungsarbeiterin zitiert, mit detaillierten Anweisungen für verdeckte Sabotageakte. So kann man beispielsweise Maschinen zeitweise außer Betrieb setzen durch Einwerfen von Stahlspänen in das Zahnradgetriebe. Sobald ein Metallspan zwischen zwei ineinandergreifende Zahnräder fällt, brechen mehrere Zähne heraus, sodass eine Reparatur notwendig ist, die oft mehrere Tage in Anspruch nimmt. Ebenso leicht kann man, ohne der Sabotage beschuldigt zu werden, die Drehbänke und Schleifmaschinen beschädigen. Ein kräftiger Schlag auf die hintere Seite des Reitstocks genügt, dass er nicht mehr parallel zur Drehbank steht.